Und du warst nicht auf der Seite des Berges, als wir zuriefen. Aber die Offenbarung ist, als Barmherzigkeit von deinem Herrn zu dir gekommen, damit du Leute warnst, zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist, auf dass sie bedenken mögen.